Erster Mann entschied, dass wir nach Italien fahren sollten. Paulus und andere Gefangene kamen zu Hauptmann Julius. Er war von der kaiserlichen Garde. Zweiter, wir gingen auf ein Schiff aus Adramyzium. Es sollte nach Asien fahren. Wir fuhren los. Aristarchus aus Thessalonich war auch dabei. Dritter, am nächsten Tag fuhren wir nach Sidon. Julius behandelte Paulus gut. Er erlaubte ihm, seine Freunde zu besuchen. Dort konnte er Hilfe bekommen. Vierter, von dort fuhren wir wieder los. Wir fuhren an Zypern vorbei. Der Wind kam uns entgegen. Fünfter, wir fuhren durch das Meer bei Kilikien und Pamphylien. Dann kamen wir nach Myra in Lykien. Sechster, dort fand der Hauptmann ein Schiff aus Alexandria. Es fuhr nach Italien. Er brachte uns auf dieses Schiff. Siebter, nach vielen Tagen langsamer Fahrt kamen wir schwer nach Knidos. Der Wind ließ uns nicht weiterfahren. So fuhren wir unter Kreta bei Salmone. Achter, wir konnten nur schwer von der Küste wegbleiben. Wir erreichten einen Ort, der Schöne Häfen hieß. Er war nahe der Stadt Lasaia. Neunter, viel Zeit war vergangen. Die Fahrt war schon gefährlich. Die Fastenzeit war auch schon vorbei. Da warnte Paulus sie. Zehnter, er sagte zu ihnen, Männer, ich sehe, diese Fahrt wird Probleme bringen. Es wird großen Schaden geben. Nicht nur für die Ladung und das Schiff, sondern auch für unser Leben. Elfter, der Hauptmann glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als Paulus. Zwölfter, der Hafen war nicht gut, um den Winter zu verbringen. Die meisten wollten von dort wegfahren. Sie wollten, wenn möglich, nach Phönix fahren. Dort wollten sie überwintern. Phönix war ein Hafen auf Kreta. Er war nach Südwesten und Nordwesten ausgerichtet. 13. Ein leichter Südwind wehte. Sie dachten, ihr Plan wäre sicher. Sie zogen die Anker hoch und fuhren nahe an Kreta entlang. 14. Bald danach kam ein starker Sturm. Man nannte ihn Nordost. Er kam über die Insel. 15. Der Sturm riss das Schiff mit. Es konnte nicht gegen den Wind fahren. Wir ließen uns vom Wind treiben. 16. Wir fuhren an einer kleinen Insel namens Clauda vorbei. Wir konnten das kleine Boot kaum festhalten. 17. Man zog das Boot hoch. Dann band man das Schiff fest, damit es nicht auseinanderfiel. Sie hatten Angst, in die Syrte zu geraten. Sie zogen die Segel ein und ließen sich treiben. 18. Der Sturm war sehr stark. Am nächsten Tag warfen sie die Ladung aus dem Schiff. 19. Am dritten Tag warfen sie das Schiffsgerät selbst ins Meer. 20. Viele Tage lang sah man weder Sonne noch Sterne. Der Sturm war sehr stark. Alle Hoffnung auf Rettung ging verloren. 21. Es gab auch wenig Essen. Paulus stand auf und sagte, Männer, ihr solltet auf mich hören. Ihr solltet nicht von Kreta abfahren. Jetzt habt ihr diese Probleme und diesen Schaden. 22. Aber jetzt sage ich euch, habt Mut. Niemand von euch wird sterben. Nur das Schiff geht verloren. 23. Denn in dieser Nacht kam ein Engel zu mir. Er ist von dem Gott, dem ich diene. 24. Der Engel sagte, fürchte dich nicht, Paulus. Du wirst vor den Kaiser gehen. Gott hat dir alle Menschen auf dem Schiff gerettet. 25. Darum habt Mut, Männer. Ich glaube Gott. Es wird so kommen, wie er es mir gesagt hat. 26. Wir werden aber auf eine Insel treffen. 27. Es war die 14. Nacht, seit wir im Adriatischen Meer trieben. Die Seeleute dachten um Mitternacht, das Land nahe war. 28. Sie warfen das Lot aus. Sie fanden 20 Faden Tiefe. Dann warfen sie es noch einmal aus. Nicht weit davon fanden sie 15 Faden Tiefe. 29. Sie hatten Angst, auf Felsen zu stoßen. Sie warfen 4 Anker vom hinteren Teil des Schiffes aus. Sie warteten sehnsüchtig auf den Tag. 30. Die Seeleute versuchten, vom Schiff zu fliehen. Sie ließen das kleine Boot ins Meer. Sie sagten, sie wollten Anker vom vorderen Teil des Schiffes auswerfen. 31. Paulus sagte zum Hauptmann und den Soldaten, wenn diese Leute nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. 32. Da schnitten die Soldaten die Seile des Bootes durch. Sie ließen es ins Meer fallen. 33. Bis es Tag wurde, ermutigte Paulus alle, etwas zu essen. Er sagte, heute sind es 14 Tage, dass ihr nichts gegessen habt. 34. Darum bitte ich euch, esst etwas. Das ist gut für euch. Niemand von euch wird verletzt werden. 35. Als er das gesagt hatte, nahm er Brot. Er dankte Gott vor allen. Er brach es und begann zu essen. 36. Alle bekamen Mut. Sie aßen auch etwas. 37. Wir waren insgesamt 277 Menschen auf dem Schiff. 38. Als sie genug gegessen hatten, warfen sie das restliche Essen ins Meer. So wurde das Schiff leichter. 39. Als es Tag wurde, kannten sie das Land nicht. Sie sahen aber eine Bucht mit einem Strand. Sie wollten versuchen, das Schiff dorthin zu bringen. 40. Sie schnitten die Ankerseile durch und ließen die Anker ins Meer fallen. Sie lösten die Seile der Steuerruder. Sie zogen ein kleines Segel hoch. Dann fuhren sie direkt auf den Strand zu. 41. Sie trafen auf eine Sandbank. Das Schiff lief auf Grund. Der vordere Teil steckte fest und bewegte sich nicht mehr. Der hintere Teil zerbrach durch die Wellen. 42. Die Soldaten wollten die Gefangenen töten. Sie wollten nicht, dass jemand wegschwamm und floh. 43. Der Hauptmann wollte Paulus retten. Er stoppte die Soldaten. Er sagte den Leuten, die schwimmen konnten, springt zuerst ins Wasser und schwimmt an Land. 44. Die anderen sollten auf Brettern oder Teilen des Schiffes an Land kommen. So wurden alle gerettet und kamen an Land.